Das Auge rührte an alles, an die Hexen, die Tierausweider, an die Juden, die sowieso mehr unsere Freunde waren als die Protestanten, an die Versteckten und Betrunkenen, an die singenden Mädchen und den geisteskranken Metzger. Und die ganze Prozession ging vor sich auf grünen Teppichen. Kein Konfettiregen, kein Dschungel von Papierschlangen wird jemals die Majestät dieser Ehrung erreichen. Man trug ganze Wälder aus dem Kammerforst herbei, junge Birken, Tannen, glatte Buchen. Man rammte sie in die Bordsteine der gepflasterten Straßen. Sie hielten sich frisch für die Stunde seines Vorbeiziehens. Es schien, dass sie ihre Kraft noch aus Wurzeln saugten. Schade für die Bäume, konnte Vater sagen, so leise, dass Mutter es nicht hören konnte. Mutter zweifelte nicht, dass alle Wälder sich zu diesem Spalier gern hingaben. Würden die Wurzellosen nicht in den Himmel eingehen? Vater spürte nur den Schnitt durch das Leben. Für Mutter war alles Material für die Bühne, auf der der Herr verehrt wurde. Für mich war das Erregende der grüne Teppich. Ich hatte mit Schulkameraden ihn besorgt. Am Tag vorher waren wir in die Wiesen der Stadt gezogen, wo die Feldhüter sonst auf uns lauerten. Die Bestien mit den Militärmützen, die plötzlich auftauchten, wenn wir dort lagen. Aber ich will ihnen später eine besondere Seite widmen, meiner Furcht und meiner Feigheit vor ihnen, wie sie mich zum Pazifisten machten, später. Am Tag vor Fronleichnam vergaß ich die Furcht. Ich schnitt Gras und Blumen, als wenn der Herr des Paradieses selbst uns in seine Gärten ausgesandt habe. Ich schleppte ganze Bündel heim. Ich war überzeugt, dass die Feldhüter nicht wagen würden, mir sie wegzunehmen. Ich fühlte, dass um meine Stirn so etwas wie ein Heiligenschein stände und ich Feinde leicht wegscheuchen könnte. In späteren Jahren, wenn mir das gleiche Gefühl die Stirn umgab und ich mich vorwagte, kam ich oft mit Wunden zurück. Aber vielleicht schützen Gloriolen nur die Kinder. Ausgestreut lagen nun meine Bündel vor unserem Haus. In der Haustür selbst stand ein Altar, ein gerahmter Druck der Sixtinischen Madonna oder ein Kupferstich, der einen riesigen Engel darstellte, wie er einen melancholischen Mann tröstet mit dem leisen Wind seiner Flügel. Blumen in Fülle, auch in den chinesischen Vasen, Kerzen, die vergebens mit der Sonne wetteiferten, zwei Fahnen unbewegt herabhängend aus dem zweiten Stockwerk, wartende Fahnen, wartende Blumen, wartende Kerzen, wartend ich selbst. Auf den schwarzen Berg, der unter einem Baldachin geschritten kommen würde, in seinen Händen die Monstranz mit dem Auge der Hostie. Die ganze Stadt hatte sich wie ein Gespann von 1000 Pferden vor den Baldachin gespannt. Es fehlte niemand außer den Alten und Krüppeln, die hinter den Fenstern auf den Augenblick warteten, mit uns, den ganz Kleinen, da wir alle niederknien durften. Dann ging er unten vorbei. Es gab nur ihn. Alle mussten das erkennen. Einmal sah ich den Sohn des Bürgermeisters, der später mein erklärter Feind wurde, in einer Türnische stehen. Als wahrer Preuße war er einer der wenigen Protestanten der Stadt. Ich bedauerte ihn heute. Seine Familie gehörte während des übrigen Jahres der Haute-Volée an, einem hochnäsigen, verderblichen Zirkel, der sogar einen eigenen Gott aus Berlin mitgebracht hatte. Für gesellschaftliche Zwecke trafen sich die Preußen in einem Zirkel, den sie Casino nannten und wo nur Fabrikanten, Richter, Apotheker und die Reserveoffiziere zugelassen worden waren bisher. Sie waren eine Minderheit, aber sie breiteten sich über die Stadt aus mit einer durch nichts berechtigten Hochmütigkeit. Heute waren sie in ihren Villen eingeschlossen. Heute ging der wahre Herr der Stadt durch seine Straßen. Der Sohn des Bürgermeisters musste das sehen. Ich bemitleidete ihn beinahe, damals nicht ahnend, wie selbstsicher Preußen sind und wie sie selbst ihre vernichtendsten Niederlagen verdrängen können. Manchmal waren die Dekorationen der Häuser unterbrochen. Ein Jude wohnte dort. Sein ungeschmücktes Haus war wie ein Schweigen nach einem Lied. Es unterstrich die Melodie. Aber wir empfanden es nie als hochmütig. Das Neue Testament achtete das Alte. Ich selbst empfand sogar etwas wie Sehnsucht nach dem, was in diesen Häusern gelehrt wurde. Aber auch darüber will ich später berichten. Leise schritt der Mann unter dem Baldachin auf dem grünen Teppich. Er hatte sein Gesicht dicht vor dem goldenen Behälter, der wie eine Sonne seine Strahlen nach allen Seiten warf. Der Mann war wie gebannt von der Nähe, die ihm da anvertraut war. Viermal während des langen Wegs durch die ganze Stadt hielt er an, ging zur Seite an einen besonderen Altar und zeigte die Sonne mit dem weißen Kern dem niederfallenden Volk. Die weiter vorn und hinter ihm die Prozession bildeten, wurden von dem Augenblick benachrichtigt durch einen Böllerschuss, der von den Weinbergen über der Stadt abgeschossen wurde. Dann fielen alle in die welkenden Blumen auf die Knie. Ich fasste die Blumen sogar an. Es war, als wenn die Wiesen in die Stadt geschwemmt worden wären, sie zu reinigen, sie zurückzubringen zur Natur. Ich war eins mit dem Land, eins mit dem Wald. Der Kanonenschuss weckte ein heimisches Echo in meinem Herzen. Gebirge standen vor mir auf, und sie waren alle von ihm geformt. »Warum ist nicht jeden Tag Fronleichnam?« sagte ich überschwänglich zu Vater. »Gott sei Dank nicht«, sagte er, »sonst würden die Kaninchen und die Rehe nichts zu fressen haben.« Nach einem Fest im Jahr 1908 kam eine Erschöpfung über mich, die ich erst nicht verstand. Ich konnte noch nicht sehen, dass dies ein zu starker Wein war und dass ich mich an ihm berauscht hatte. Eine surrealistische Malerin fand später den Namen dafür, »Vous souffriez de la panique du paradis«, die Panik im Paradies gewesen zu sein, die Angst vor dem höchsten Glück, der Brand, der den Daedalus niederwarf, die Sehnsucht nach der Sehnsucht. Nur Knaben können so lieben und so unvermittelt sich hingeben. Später kommt Berechnung in den Rausch. Und wenn Natur es nicht korrigieren würde, gäbe es keinen Höhenflug mehr und keinen Absturz, sondern alles wäre ein niedriges Dahinstreichen über die Wiesen, wie das einer lahmen oder angeschossenen Ente. Ich konnte die Stadt nicht mehr sehen nach dem Fest. Sie hielt dem Zauber nicht stand. Ich hatte geglaubt, dass sie sich veränderte, nachdem er alles angerührt hatte. Aber es roch schon nach 2 Tagen wieder nach allen Berufen und nach dem Klatsch, ohne den die kleinen Seelen nicht leben konnten. Nie aber würde ich zugeben, dass er keine verwandelnde Kraft habe. Für mich war die Stadt sein Park, in dem er sich eben ergangen hatte. Ich lief bei Nacht durch die Straßen und in die Anlagen, und die Sommernacht gab mir wieder etwas von der Zuversicht zurück. Da waren alle Gerüche der reifenden Blüten, Wacholder und Jasmin, Nelken und Flieder, und über allem, gesandt von seinem Kreuzberg, der Duft der Weinblüte. Es war der Garten Salomons, durch den der König der Bibel strich wie ein verliebter Hirsch. Mir erschien es unerträglich lang, dass ich 1 Jahr warten müsse, bis ich ihn wieder auf seinem Triumphzug sehen konnte. Ungeduld macht Verräter. Ich suchte nach etwas, das meine Zeit ausfüllen konnte, und natürlich suchte ich das genaue Gegenteil von ihm. Der Verrat schien mir nicht so groß. Die alte Entschuldigung aller falschen Liebhaber. So kam ich zur Synagoge der kleinen jüdischen Gemeinde. Sie lag in der Straße, wo die reichsten Bauern der Stadt ihre Pflüge und Pferde bereithielten für die Arbeit des Frühlings. Es roch nach Weizen dort und dem Schweiß der Tiere. Die Bauern saßen am Abend vor den Türen, wie Abraham vor seinem Zelt saß, als die Engel kamen. Ich habe das Haus nie für ein Gotteshaus angesehen. Es war eine lange Halle mit einigen Fenstern und hatte keinen Turm. Das Fehlen des Turms gab den Ausschlag. Es war wie ein Hahn ohne Kopf. Vater hatte einmal einen geschlachtet und das kopflose Tier war ihm entglitten und ohne Kopf weggelaufen. Wenn ich die schweigende Halle ansah, dachte ich an den Hahn. Man sagte mir, dass die Juden keine Glocken hätten. Der Hahn hatte keinen Kopf und keine Stimme. Vielleicht taten sie etwas ganz anderes hinter den hohen Mauern. Vielleicht beteten sie gar nicht, sondern unterhielten sich nur oder planten etwas Düsteres. Einer der Preußensöhne äußerte etwas Ähnliches. In Vaters Nähe durfte man allerdings keine solchen Schauergeschichten wiederholen. In einer Zeitschrift lasen wir, dass unter dem Papst Johann dem 22. die Juden angefangen hätten, sich an den Christen zu rächen, indem sie die Brunnen vergifteten. Vater wartete nicht den Samstag unseren Leseabend ab. Er rief uns am selben Abend in sein Zimmer und erklärte uns, dass solche Gerüchte vom Teufel ausgestreut seien, um Menschen gegen Minoritäten aufzustacheln. »Es ist so bequem, sie anzugreifen«, sagte er und wurde dann feierlich, Wer aber Minoritäten angreift, greift Gott selber an. Er musste dann lange erklären, was Minoritäten sind. Wir verstanden schließlich, dass die Juden unserer Stadt eine Minorität waren, die man zu achten habe. Die Protestanten aber das genaue Gegenteil. Da die Letzteren nämlich in der 90-prozentig katholischen Stadt die preußische Verwaltung fast völlig in der Hand hatten, brauchten sie keinen Schutz und waren vom Übel. Minoritäten sind gut, wenn sie etwas Neues zu sagen haben und uns daran erinnern, dass es auch andere Welten gibt, so der Vater, der abschloss, als wenn er überzeugt sei, dass wir drei alles verstanden hätten. Gute Minoritäten gehen umher mit einem unsichtbaren blauen Hut auf dem Kopf. Unsere Protestanten aber tragen alle Helme. Schaut nur gut hin. Wir schauten gut hin. Und jedes Mal, wenn ich dem alten Getreidehändler Hanau begegnete, sah ich nach dem blauen Hut. Der Hut war nicht immer da. Manchmal störte mich des alten Juden trockener Witz. Manchmal fürchtete ich mich, wenn ich in einer Ecke seiner geräumigen Wohnung ihn fand mit einem weißen Beret auf dem Kopf und einer Gebetsschnur um den Hals. Texte murmelnd, die ich nicht verstand. Ich fühlte mich so ausgeschlossen, besonders als er mir eines Tages erklärte, warum er gerade in dieser Ecke stand und mit seinem Gesicht immer zu dem gerahmten Bild mit den fremden Buchstaben und der orientalischen Stadt darauf. Er hatte sein Gesicht Zion zugerichtet, dem Tempel der Vergangenheit, der gleichzeitig die Verheißung der Zukunft barg. Ich kam ihm nicht näher dadurch. Im Gegenteil, ich wusste nun, dass ich von etwas ausgeschlossen war und dass ich nie einen blauen Hut tragen würde. So dachte ich damals. Es stieß mich, mein Ausgeschlossensein, mit Gewalt zu der Kirche ohne Turm. Es war an einem Freitag, dass Max, der Sohn des alten Hanau, mich belehrte über den sensationellen nächsten Tag. Alle Juden würden sich in die Kirche einschließen, würden dort stehen in ihrem Totenhemd und würden singen und beten, bis das Schofahorn ihnen mitteilte, dass Gott, der Unaussprechbare, ihnen ihre Sünden verziehen habe. Sie würden den ganzen Tag nicht essen. Erst wenn ein Stern sich am Himmel der Sonntagsnacht zeige, dürften sie anbeißen. Max wusste sogar, dass man am besten mit einem Stück Fisch wieder anbeiße. Sahen die Fische zuerst den Abendstern? War keiner der Männer im Totenhemd jemals tot umgefallen am Abend? Würden sie mich töten, wenn sie entdeckten, dass ich mich heimlich unter sie geschlichen habe? Warum durfte Rachel nicht in die Synagoge? Was taten die Männer dort, was Frauen nicht sehen durften? Ich bestürmte Max mit vielen Fragen. Er fand sie alle übertrieben, aber er versprach mir einen heimlichen Zutritt zur Synagoge am hochwichtigen Tag Yom Kippur, dem Versöhnungstag der Minorität mit dem blauen Hut. Ich lag die Nacht wach und hatte alle Träume, deren ein Knabe mit ziemlich kompletter Bibelkenntnis fähig ist. Ich war Jakob, wie er am Weg lag und die Himmelsleiter niedersteigen sah. Ich würde morgen auch in einen anderen Himmel sehen. Ich war Josef und lag auf dem Boden des Brunnens, von wo aus ich die Sterne sehen konnte, bis sich wie eine Schlange das Seil zu mir herunterschlich und mich hinaufwirkte, wo der alte Hanau stand und mich als Sklave nach Ägypten verkaufte, zusammen mit 105 Säcken Weizenspreu. Ich habe die Zahl nie vergessen. In jener Nacht wachte ich auf vom Druck der Säcke und wünschte, ich hätte nie um den Eintritt in die Kirche ohne Kirchturm gefragt. Aber dann fiel ich wieder in Schlaf und hatte den Traum, der mich bis heute beängstigt, wegen seiner naiven Kraft der Identifizierung mit dem Großen. Ich war das Kind Jesus im Tempel und belehrte die Schriftgelehrten. Ich sah, wie sie sich erstaunt zunickten. Ich fühlte, dass es mich stolz machte und tadelte mich heftig für diese Eitelkeit. Später, vor dem Ausbruch des Weltkriegs im Kloster, begegnete mir Ähnliches. Aber da war es kein Spiel mehr. Im Hintergrund donnerten Kanonen. Diesmal hatte ich im Traum Augenschmerzen und fand, dass meine Augen für immer so stehen bleiben würden, zur Strafe für meinen Größenwahn. Aber gegen Morgen wachte ich auf und war leicht und glücklich. Der Traum war wie ein Rausch in mir. Vor den Großen der Welt sitzen und sie belehren, ihnen alle Lösungen zeigen. Einfach wie man einen Bergkristall hinhält, dass alle hineinsehen können. Der Tag selbst war ein Tag des Schreckens. Max versteckte mich sehr früh auf dem Balkon der Synagoge, der am hinteren Ende der Halle nach an der Decke klebte wie ein Schwalbennest. Oh, Schwalbennest, ich hatte keine Flügel. Ich saß unter Brettern, hatte ein Loch vor mir in den Planken und begriff erst, in welche Falle ich mich begeben hatte, als die Halle voll von Menschen war. Sie sangen etwas, was nur zu ihnen gehörte. Ich hatte kein Recht zuzuhören. Sie klagten, sie zeterten. Ich erinnerte plötzlich Bibelworte, Kleider zerreißen. Er streute Asche auf sein Haupt. Es war genau das, was sie unter mir taten. Ich meine, dass es so klang. Es klang manchmal wie das Heulen eines Wüstenwolfs, der merkt, welche tote Unendlichkeit um ihn liegt. Dann war es das Bitten eines bäuerlichen Bräutigams vor verschlossenen riesigen Holzportalen. Später hörte ich ihn wieder, in der Brandung zweier sich sehnender Seelen, wie Strawinsky sie gegeneinander schäumen lässt. Später sah ich sogar den Bräutigam schwebend über einem russischen Strohdach in Chagalls Märchenbild. Damals verlor ich das Gefühl für Zeit. Ich wollte es verlieren. Denn nach einer Stunde von Zuhören begann ich nach dem Ende zu schreien. Und es war klar, dass eine Wüste von Zeit vor mir lag. Ich versuchte mehrere Male auszubrechen, aber beim zweiten Mal sah ich zu meinem Erstaunen, dass ich über mir nichts als Frauenbeine hatte. Die Frauen hatten die Erlaubnis, an diesem Tag in dieser verlorenen Ecke an den Zeremonien der Männer teilzunehmen. Max hatte mir nichts davon gesagt. Ich hatte für eine halbe Stunde darüber nachzudenken. Dann versuchte ich zu sehen, ob Rachel da war. Rache, die heimliche Schwärmerei meines ersten Lebensjahrzehnts. Die Mandeläugige, die voll von Lachen war. Wie ein Brunnen in Galiläa, pflegte ich zu sagen und war stolz auf mein falsches Bild. Rachel mit den langen, schwarzen Zöpfen und dem früh ansetzenden Busen, der ich helfen durfte, die Laubhütte zu schmücken, wo sie den Auszug aus Ägypten feierten, die glückliche Flucht vor dem Pharao. Sie war das ferne Land für mich. Ich war froh, dass sie gekommen waren, all diese Juden. Sie hatten Rachel gebracht, und wir wollten Rachel pflegen und zum Lachen bringen, solange sie lebte. Wenn ich damals geahnt hätte, dass sie eines Tages nackt in einen Gasofen würde steigen müssen. Der Gesang hätte mir solche Gefahr verraten können. Aber ich war zu jung, um mehr als zu ahnen. Beim Umschauen wurde mir klar, dass ich nur entkommen könnte, wenn ich es wagte, einen Heidenskandal zu provozieren. Als der Hunger stieg, kam mir der Gedanke, dass ich mich den Frauen zeigen sollte. Sie würden mich bemitleiden, mich nach Hause schicken. Mütter helfen immer in solchen Lagen. Sie wissen, Dinge zu kaschieren. Ich weiß nicht, wann ich einschlief zum ersten Mal. Immer wieder fiel mir der Kopf nach vorn gegen die Planke und immer wieder weckte mich der Vorsänger unten. Die dunkle Stimme, von der ich nur fühlte, dass sie mit nichts zufrieden war. Da war kein Abschluss. Die Hoffnungslosigkeit einer ewigen Brandung war darin. Oh, diese Welle, die zum Strand. Dies Treiben da unten aber war trocken. Die weißen Kaftane der Männer färbten sich nicht rot. Aus ihren Bärten tropfte auch nicht der Speichel des Orakels. Es war ein Kampf, der auf alle Mätzchen verzichtete. Später sah ich, dass kein einziges Bild an den Wänden hing. Ich hatte plötzlich Sehnsucht nach meinen 100 Heiligenfiguren, bis die Stimme des Vorsängers wieder hochstieg über die Männer im Totenhemd. Dann war alles anders. Und groß wie eine purpurne Gebirgswand, die sich aus gelbem Wüstensand hebt, die Stimme eines Luzifers, der sich nicht hatte ganz in den Abgrund stürzen lassen. Auf der Erde hatte er sich festgekrallt, hatte sich sofort wieder aufgestellt und sein Gesicht zum Himmel gewendet, um Rechenschaft zu fordern von dem, den er anerkannte und den er doch ständig bekämpfen würde. Dies alles war darin. Ich hörte es und wusste nicht, was es war. Erst heute weiß ich es, aber man soll auch Kinder nicht unterschätzen. Der Knabe, der sich da eingeschlichen hatte, war zu einer ganz großen Portion von Unfug fähig, auch heiligem Unfug. Als ich in den Nachmittagsstunden manchmal ohnmächtig, dann von einem Krampf im Magen wieder lebendig geschüttelt wurde, kam mir der Gedanke, dass ich dabei war, mir zwei Religionen zu erwerben. Ich würde diesen Tag durchstehen und dann auch Jude sein, Jude und Christ. Es erleichterte mir den Hunger. Ich fieberte etwas, als der Tag sich neigte, aber ich gab nicht auf. Ich sah nun häufiger durch den Schlitz hinab. Ich wollte herausfinden, ob sie wirklich alle durchhielten mit ihrem Fasten. Es war ein Examen. Ich liebte Examen. Besonders diese, der Lehrer, hatte Format. Keiner der Männer ging. Auch der alte Hanau hielt durch. Ich hörte ihn nun sogar singen. Eine tiefe, raue Stimme mit einer Zärtlichkeit gemischt, die mich weinen machte. Aber das war wohl der Erschöpfung zuzuschreiben. Über mir raschelten die Röcke der Frauen und scharrten ihre Schuhe. Die weiblichen Zuschauer gingen eine nach der anderen nach Hause, das Mahl des Abends zu richten. Ich verstand es sofort und fühlte mich nur schwächer bei der Vorstellung von Heringssalat, Gänsebraten und Apfelchalet. Aber die Männer unten halfen mir dann wieder zu dem höheren Wunschtraum. Sie zogen neue Rollen aus dem Schrank und stimmten andere Gesänge an. Ich hatte gerade daran gedacht, dass einer von ihnen wie ein Hund heulte, der einen Toten riecht. Wer war der Tote? Gott selber? Ich in meinem Versteck? Der Lindenbaum, der durchs vergitterte Fenster sah? Ich fieberte, aber nun sang der Vorsänger wieder. Ich kannte ihn gut, er war Schächter im Privatberuf, schnitt Kühen, Truthähnen und Gänsen die Hälse durch nach rituellem Brauch. Ich hatte ihn bekleidet mit einer blutigen Schürze oft in der Scheune des Nachbarn arbeiten sehen. Nun war er rein wie eine Orgelpfeife und seine Stimme schloss den Tag ab. »Ich habe den ganzen Tag gefastet«, sagte ich, »dort unten.« »Jetzt erkenne ich dich«, sagte der Mann und warf mich in alle Ängste. Er würde mich zum alten Hanau führen oder gar zu meinem Vater. Nein, er mochte mich zu meinem Vater führen. Der würde sagen, »Recht war's, dass du auf die Suche nach den blauen Hüten gingst.« »Aber ich bin jetzt selber Jude«, würde ich sagen, vorausgesetzt, dass dieser Mann da mich annahm, dass er mein Fasten als ein authentisches ansah. Ich zweifelte daran, denn er hob nun den Besen und wies mich zur Tür. Ich wich nicht von der Stelle. Man darf im Gotteshaus nicht töten, dachte ich trotzig und überspannt. Ich habe den ganzen Tag gefastet, wiederholte ich. Ich weiß nicht, ob er nur einen Witz machen wollte oder ob er in meinem Gesicht meine Gedanken lesen konnte. Er senkte den Besen, trat auf mich zu und nahm mich bei der Hand. Er stieg mit mir die Treppe hinab. Ich erinnere, dass ich an ein Spinngewebe stieß und mich entschuldigte. Vor der Tür unter den hohen Buchenbäumen gab mir der Mann einen zweifellos gütigen, aber mich vernichtenden Schlag auf die Schulter. Ich hörte seine Stimme, als sei es die von Moses, als er vom Sinai herabstieg. Eine Unmenge biblischer Bilder strömten mit meinem sich schämenden Blut in mein Hirn. Der Mann sagte, »Deshalb bist du immer noch kein Jude und wirst es nie werden. Vielleicht ein Schabesgoi«, er lachte jetzt, »aber ein Jude«, er lachte wieder. Ich lief in die Bauernstraße hinab und war überzeugt, dass alle Menschen mich auslachten. Ich gab nicht auf. Für Wochen suchte ich nach Verbindungslinien. Ich glaubte, sie in dem Bettler gefunden zu haben, der jeden Mittwoch bei uns in der Küche aß. Mutter pflegte, ihn selbst zu bedienen. Sie bekam dafür seine ganze Lebensgeschichte und den Klatsch der Woche. Sie erzählte es abends der Familie weiter. Aber dann war alles schon sehr verändert. »Aber der Bettler hat damit angefangen«, sagte Vater. Er wollte damit sagen, dass Mutter nur ein Lügengewebe weitergesponnen habe und dass sie recht damit getan habe, aus Stilgründen. Ich war glücklich, als ich im Hause Hanau auch einen Bettler fand. Er war gerade vom Moseltal angekommen, hatte sich beim Rabbi auf seinen ungeschriebenen Pass nachprüfen lassen und war dann den Familien zugeteilt worden. »Im Grund ist es dasselbe«, sagte ich. Aber dann musste ich diesen Glauben aufgeben.